bin Struthion, der Zahnarzt. Mit mir fängt dieser verfluchte Fall an. Er hat mich vollkommen ruiniert. Vollkommen, sage ich. Haus, Praxis, Ehe, Vermögen, alles habe ich verloren. Dabei bin ich unschuldig. Immer wieder erzähle ich das jedem, der es hören will, und jedem, der es nicht hören will. Ich bin unschuldig, unschuldig, unschuldig. Ich habe nur einen Fehler begangen. Ich bin in Megara geboren, in Griechenland, und ich bin nach Thrazien, in dieses lausige Nest Abdera, ausgewandert. Ich war der einzige Zahnarzt hier. Jetzt gibt es deren 5 in Abdera. Abdera ist eine Katastrophe. 10.000 Einwohner, schweigen wir von ihnen. 1.000 schlecht gebaute Lehmhäuser. Jetzt sind da die meisten abgebrannt. Kitschige Paläste. Gott sei Dank stehen nur noch wenige. Schmutzige Gassen, in der Umgebung nichts als Sümpfe, mit nichts als Fröschen. Die Burg, die Sporthalle, das Theater, alles tiefste Provinz. Tempel gibt es 2. In einem verehrt man die Latona, eine Göttin, die einst Bauern in Frösche verwandelte, und im anderen den Jason, irgend so einen Halbgott, der 2 mächtige Stiere getötet haben soll. Auch das ist typisch. Und hier bin ich Zahnarzt. Aber ich will gar nicht mehr davon reden. Ich will davon reden, wie ich eines Morgens dringend nach Gerania musste. Eine Tagesreise von hier. Den Direktor der dortigen Sklavenimportgesellschaft schmerzte der linke obere Weisheitszahn. Ich verfluche seitdem die Weisheitszähne. Ich mache mich also auf den Weg. Vorher hatte ich nichts genossen als etwas kalten Truthahn und ein Ei. Noch ein Glas Roten, das gebe ich zu. Ich gehe also früh am Morgen auf den Marktplatz zu einem Eseltreiber, um mir einen Esel zu mieten. Der Herr Zahnarzt Struthion kam zu mir, dem Eseltreiber Antrax. Er war mir von Anfang an nicht sympathisch, dieser Zahnklempner. Wie er da quer über den Marktplatz auf mich zukam, wie ein rollendes Fass. Ein Ausländer. Ein Grieche mit Bauch und Blattfüßen. Nach Wein hat er gestunken. Und nicht nur nach einem Glas, sondern nach einer ganzen Flasche. Ich kenne mich in den Gerüchen aus. Ein Aprikosenschnaps war auch dabei. Und ein Magenbitter und Truthahn und Eierkuchen, das konnte ich deutlich in seinem Atem feststellen. Was das für einen Eindruck macht, wenn man wie ich nichts als Hirsebrei mit Knoblauch zu essen kriegt das ganze Jahr. Dabei hat man diesen Zahnarzt aus Griechenland noch nie in einem Tempel gesehen. Ein stockfinsterer Atheist. Sogar eine Badewanne soll er zu Hause haben, diese Heide. Ich miete mir also vom Treiber Antrax einen Esel, um Gerania zu erreichen. Ich sitze auf, der Eseltreiber hinterher. Es geht durch die schmutzigen Gassen, am Rathaus vorbei, am Theater vorbei, an der Sporthalle vorbei, durch das Burgtor hindurch. Und schon sind wir in den Sümpfen. Da trotte ich neben den beiden. Neben dem Esel und neben dem Zahnarzt, der auf dem Esel sitzt. Ich gehe zu Fuß, wie immer. Die heiligen Frösche quaken, wie immer. Ich verbeuge mich gegen den Osten, gegen den Westen, gegen Norden und Süden. Der Zahnarzt verzieht keine Miene. So ein Atheist. So eine Heide. Die Latona wird ihn auch in einen Frosch verzaubern. Wir verlassen die heiligen Sümpfe und erreichen die große Ebene. Ach, verflucht diese Hitze. Die Ebene zwischen Abdera und Gerania ist geradezu berühmt durch ihre Hitze. Ich reite, reite, reite. Hinter uns der Eseltreiber, stinkend vor Knoblauch. Ich reite. Die Sonne steigt immer höher. Ich reite. Kein Baum, kein Strauch, nur Ebene, nur verdorrtes Gras. Endlich wird es mir zu dumm. Ich steige vom Esel und setze mich in dessen Schatten. Da glotzt mich der Kerl von einem Eseltreiber an. Und was jetzt geschieht, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich traue meinen Ohren nicht. Hey, was macht ihr da? Was soll das? Was geht es dich an, Kerl? Ich setze mich ein wenig in den Schatten deines Esels. Nee, mein guter Herr, so haben wir nicht gehandelt. Ich vermietete euch den Esel, aber vom Schatten haben wir kein Wort gesprochen. Bist du verrückt, Kerl? Der Schatten geht mit dem Esel, das versteht sich. Ich habe beide gemietet. Bei den heiligen Fröschen, das versteht sich nicht. Eines ist der Esel, das andere ist sein Schatten. Ihr habt mir den Esel um 10 Kupfermünzen abgemietet. Hättet ihr den Schatten auch dazu mieten wollen, so hättet ihr es sagen müssen. Was? Ja, mit einem Wort, Herr, steht auf und setzt eure Reise fort. Oder bezahlt mir für den Schatten, was billig ist. Ich habe für den Esel bezahlt und soll jetzt auch noch für seinen Schatten zahlen? Jawohl. Ich wäre ein dreifacher Esel, wenn ich das täte. Der Esel ist für diesen ganzen Tag mein. Und ich will mich in seinen Schatten setzen, so oft mir es beliebt. Und darin sitzen bleiben, solange mir es beliebt. Ist das euer Ernst? Mein Ernst. So kommt der Herr nur gleich wieder nach Abdera zurück. Vor den Stadtrichter. Da wollen wir sehen, wer von uns beiden recht behalten wird. So wahr die heiligen Frösche mir, meinem Esel, gnädig sind. Ich will doch sehen, wer mir den Schatten meines Esels wieder meinen Willen abtrotzen darf. Was konnte ich da machen? Sowas kann einem wirklich nur in Thracien passieren. Zuerst hatte ich große Lust, den Eseltreiber durchzuprügeln. Doch habe ich mir dann den Mann angesehen. 1,90 Meter. Zweimal breiter als sein Esel. Hirse und Knoblauch täglich in großen Mengen genossen machen riesenstark. Es blieb mir nichts anderes übrig, als den Weisheitszahn im Stich zu lassen und nach Abdera zurückzukehren, zum Stadtrichter Philippides. Na schön, da kamen die beiden also zu mir, dem Stadtrichter Philippides. Ich sitze im Gerichtsgebäude so gegen 11. Ah, und höre sie schon von weitem schreien. Na, denke ich, lassen wir die beiden nur mal hereinkommen. Wenn keine Advokaten herumschleichen, gibt es bei mir einen guten Frieden. Ich bin immer für den Frieden. Dazu bin ich da, dass ich für den Frieden bin. Ah, da kommen die beiden Schreihälse schon. Es ist der Zahnarzt Strudion und der Eseltreiber Antrax. Ich kenne sie alle beide. Abdera kennt jeder jeden. Die schreien immer noch. Wie soll man denn da etwas verstehen? Endlich sind sie müde. Na, denke ich, wer schreit, wird immer müde. Ich schaue jetzt den Zahnarzt an und dann den Eseltreiber und dann nochmal den Eseltreiber und dann wieder den Zahnarzt. Wer von euch beiden ist eigentlich der Kläger? Ich klage gegen den Eseltreiber, dass er unseren Kontrakt gebrochen hat. Ich klage gegen den Zahnarzt, dass er sich in den Besitz eines Schattens setzen will, den er nicht gemietet hat. Da haben wir zwei Kläger. Und wo ist der Beklagte? Kurioser Handel. Erzählt mir die Sache noch einmal mit allen Umständen. Einer nach dem anderen. Es ist unmöglich, klug daraus zu werden, wenn beide zugleich schreien. Hochverehrter Herr Stadtrichter, ich, der Zahnarzt Strudion, habe diesem Eseltreiber den Esel auf einen Tag abgemietet. Es ist wahr, über den Schatten des Esels haben wir nichts abgemacht, Herr Stadtrichter. Aber warum sollte der, der den Esel gemietet hat, nicht auch das Anrecht auf seinen Schatten haben? Da hat der Zahnarzt recht. Herr Richter. Und du, Eseltreiber, was hast du vorzubringen? Gestrenger Herr, ich bin nur ein gemeiner Mann. Aber das sagen mir meine 5 Sinne, dass ich nicht schuldig bin, meinen Esel umsonst in der Sonne stehen zu lassen, damit sich ein anderer in seinen Schatten setze. Ich habe dem Herrn den Esel vermietet und er hat mir die Hälfte vorausbezahlt. Das gestehe ich. Aber ein anderes ist der Esel und ein anderes sein Schatten. Auch wahr. Will er den Schatten haben, so mag er halb so viel bezahlen als für den Esel selbst. Denn ich verlange nichts, was nicht billig ist. Und ich bitte, mir zu meinem Recht zu verhelfen. Das Beste, was ihr tun könnt, ist, euch in Güte miteinander abzufinden. Ihr ehrlicher Antrax, lasst immerhin des Esels Schatten, weil es doch nur ein Schatten ist, mit der Miete gehen. Nein. Und ihr, Herr Strudion, gebt ihm 3 Kupfermünzen dafür, so können beide Teile zufrieden sein. Der Friede ist immer das Beste. Ich gebe diesem verlausten Eseltreiber nicht eine Kupfermünze. Ich will mein Recht. Und ich das meine. Da schreien sie wieder. Lassen sie schreien. Man soll sich nicht in Dinge einmischen, die sich von selbst erledigen. Ich wische mir den Schweiß ab, ich lasse mir ein Glas Wein holen und trinke eins. Sie schreien weiter. Da klappen sie ihre Mäuler plötzlich wieder zu, beide zugleich. Totenstille. Wo ist denn der Esel? Frage ich. Auf der Gasse, vor der Tür, gestrenger Herr. Ich lasse ihn hereinführen, den Esel. Da kommt er. Ein graues, trauriges, schwerfälliges Vieh. Bleibt stehen, macht die Ohren steif, iat, schaut erst den Eseltreiber an, dann den Zahnarzt, endlich mich, schüttelt den Kopf, lässt ihn resigniert sinken. Na, denke ich, dich kann ich begreifen. Die menschliche Dummheit ist zum Weinen. Gnädiger Herr, jetzt fängt der Eseltreiber wieder zu schreien an. Das seht ihr nur selbst, gnädiger Herr Stadtrichter. Ob der Schatten eines so schönen, stattlichen Esels nicht seine 5 Kupfermünzen unter Brüdern wert ist, zumal an einem so heißen Tag wie heute. Du bestehst also darauf, für den Schatten 5 Kupfermünzen zu bekommen, Eseltreiber. Bei den heiligen Fröschen, da gibt's kein Zurück. Da kenne ich keine Flausen. Gut, Eseltreiber, dann muss ich einen Gerichtstag ansetzen. Ja. Führ den Esel in den Hof, Gerichtsdiener. Ja. Er bleibt bis zur Entscheidung des Gerichts bei uns interniert. Gestrenger Herr, das könnt ihr doch nicht tun. Es geht nicht anders. Die Gerechtigkeit ist streng. Der Esel ist das Objekt deines Rechtshandels und muss hier bleiben. Ich lebe doch vom Esel. Ja, siehst du, Eseltreiber, das kommt, weil man den Frieden nicht will. Und der Friede ist doch das Wichtigste. Wenn Krieg ist, kannst du deinen Beruf auch nicht ausüben. Du musst den Esel der Armee abliefern und wenn du einen Prozess willst, musst du ihn dem Gericht abliefern. Ja, aber... Na, Eseltreiber, gibst du nach? Ja? Zahnarzt Strudion, ihr zahlt dem Eseltreiber 4 Kupfermünzen, um euren guten Willen zu beweisen, und du, Eseltreiber, Antrax, nimmst sie an. Nein. Und dann setzt eure Reise nach Gerania schleunigst fort. Der arme Kerl kommt ja sonst um vor Zahnschmerzen. Ich weiß nicht, du... Ja. Herr Stadtrichter... Na, denke ich, die habe ich bald weich. Ich dränge weiter, rede ihnen zu. Einen guten Grund um den anderen bringe ich ihnen vor. Schon wollen sie nachgeben, kratzen sich hinter den Ohren. Da kommen leider die Advokaten Physignatus und Polyphonus vorbei. Zwei Geiern nicht unähnlich in ihren gelben Mänteln und mit ihren langen Hälsen. Da kamen leider Physignatus und Polyphonus vorbei. Die Advokaten, höre ich jetzt immer erzählen. Nun, ich will meinen Kollegen Polyphonus nicht in Schutz nehmen. Es ist mir unverständlich, wie man sich als Mitglied der Juristenkammer Abderas auf die Seite des Eseltreibers stellen kann. Aber mich des Zahnarztes Strution anzunehmen, war wohl doch meine heiligste Pflicht. Um was ging es denn im Grunde in diesem Prozess, der nun auf eine so fürchterliche Weise ein Ende nahm? Es ging um eine saubere Rechtsprechung und um nichts anderes. Sicher, Stadtrichter Philippides ist ein ehrenwerter Mann, wer möchte daran zweifeln, aber sein Friedensgeräte verwässert die Justiz. Sehr richtig. Es ging in diesem Prozess, darin hat mein Kollege Physignatus recht, um die Justiz selbst. Man hat mir, dem Anwalt Polyphonus, alle möglichen Beweggründe zugeschrieben, um mein Eintreten für den Eseltreiber Antrax zu begründen. Was ist der wahre Grund? Nun, nichts anderes als die Tatsache, dass aus dem Volke selbst, aus seiner Mitte, aus dem Munde eines seiner Geringsten ein neuer Rechtsgrundsatz entstieg. Aus der Not, aus dem Schmutz, aus dem Elend heraus. Ein neuer Rechtsgrundsatz, sage ich. Denn warum sollen alle diese Unbemittelten nicht das Recht auf ihren Schatten haben? Sollen wir diese Stimme nicht frei von allen Vorurteilen als das zu vernehmen suchen, was sie ist? Als die Stimme des Rechtes selbst. So ließ ich denn den Esel, dem Verlangen des Stadtrichters Philippides gemäß, im Gerichtsgebäude einstellen und ging mit Antrax hinaus auf den Marktplatz in die immer noch heiße Sonne. Kopf hoch, sagte ich ihm. Kopf hoch, Eseltreiber Antrax. Dein Esel ist zwar interniert, aber alles in allem wirst du mit diesem Prozess 12 Drachmen verdienen. 12 Drachmen? Mhm. Bei den Fröschen, Herr Polyphonus. 12 Drachmen? Oh, mich trifft der Schlag. 12 Drachmen? 12 Drachmen. Ich kann mir 3 neue Esel damit anschaffen. gute mazedonische Tiere. Ich werde der erste und schnellste Eseltreiber von Abdera. Tja, es wird nicht leicht sein, den Prozess zu gewinnen, Eseltreiber Antrax. Ich muss darauf bestehen, dass du in diesem Punkt klar siehst. Es kommt nicht nur auf mich an. Vor allem ist es wichtig, dass du ein sauberes, ehrbares Leben führst, Eseltreiber. Die Augen der Stadt sind jetzt auf dich gerichtet. Man sagt zum Beispiel von dir, du seist hin und wieder betrunken. Aber Herr Polyphonus, ein Pflaumenschnäpschen. Hin und wieder ein Pflaumenschnäpschen. Das hat aufzuhören. Strengste Enthaltsamkeit. Auch deine Frau darfst du nicht mehr prügeln. Hä? So können wir den Frauenverein für uns gewinnen. Aber Herr Polyphon... Kein Aber, keine Widerrede. Es gilt jetzt, den Glauben an das Volk zu wecken. Du bist jetzt das Volk. Hä? Ein bloßer Eselschatten genügt nicht. Da kümmert sich keine Seele darum. Ich bin doch nur einer, Herr Polyphon. Das Volk ist doch gleich eine ganze Menge. Du bist der, auf den es ankommt. Ein General ist doch auch nicht die Armee, aber er ist der Wichtigste. Aha. Ohne ihn geht der Krieg todsicher verloren. Und so ein General bist du jetzt, Eseltreiber. Aha. Ein General der Tugend, ein General der guten Ehe, oh. Ein General der Abstinenz. Nein. Mein Honorar beträgt 4 Drachmen laut Gebührenordnung der Juristenkammer. Honorar für minder bemittelt, das ist innerhalb der nächsten 3 Tage zu bezahlen. 4 Drachmen? Ja. Herr Polyphonus, da kann ich mir hier nur 2 Esel kaufen. Na, du verdienst doch schließlich 12 Drachmen im Ganzen. Ich kann im Punkte der Honorierung leider keine Ausnahme machen. Ich muss mich da streng an die Vorschriften halten. Ja, aber Herr Polyphonus... Kopf hoch, Antrax. Während mein Kollege Polyphonus mit dem Eseltreiber den Marktplatz überquert, gehe ich mit dem Zahnarzt Strudion durch das Villenviertel. Nun, Herr Strudion, sage ich, am Prozess werden Sie nichts zu gewinnen haben. Es geht mir um das Recht, Herr Physignatus. Wie viel beträgt das Honorar? 40 Drachmen, laut Gebührenordnung der Juristenkammer für die erste Steuerklasse, Herr Strudion. Nein, Vorschuss von 20 Drachmen ist innerhalb der nächsten 3 Tage zu leisten. Die Reise nach Gerania kommt teuer. Aber Sie werden Ihr Honorar und den Vorschuss erhalten, Herr Physignatus. Für das Prinzipielle ist kein Opfer zu hoch. Ich bin Wissenschaftler. Und wie mir einst mein Lehrer Pythagoras sagte... So, Wissenschaftler nennt sich dieser schmierige Zahnarzt. Ein schöner Wissenschaftler, der nicht einmal mehr an die Frösche glaubt, soll in seinem Villenviertel verschwinden. Ich meinerseits biege in die Jasonstraße ein. Ja, 12 Drachmen weniger 4 Drachmen macht 8 Drachmen. Sind 2 Esel. Ein gutes Geschäft. Ein schönes Geschäft müssen wir feiern mit einem Pflaumenschnäpschen. 5 Kupfermünzen habe ich noch. Dicke. Ja. Nein. Nicht in die Schenke. Nicht in die Schenke. 8 Drachmen verdienen. Guten Eindruck machen. Bin jetzt ein Großadmiral, Oberst, General, Feldmarschall der Tugend. Haltung, Antrax? Haltung. Ja, da ist meine Kellerwohnung. Das ist natürlich wieder nasse Wäsche direkt vor dem Eingang. Und da ist mein Weib. Ich beherrsche dich, Antrax. Nicht prügeln. Freundliches Gesicht machen. Von jetzt ab wird Musterehe geführt. Denk an die 8 Drachmen, an die 2 Esel. Grüß dich 1000-mal, Krobile, mein Weib. Der Hirsebrei ist fertig, Mann, und der Knoblauch auch. Wo hast du deinen Esel? Eingestellt, Frau, eingestellt. Bald wirst du nicht mehr fragen, wo ist dein Esel? Du wirst fragen, wo sind deine 3 Esel? Was? Der alte und die 2 neuen mazedonischen. Och, ich werde ein Geschäft machen, Frau. 8 Drachmen. 8 Drachmen? Hm? Bist du betrunken? Da staunst du, Alter. Ich bin nicht betrunken und ich prügle dich auch nicht mehr. Du bist ja ein Vogel. Ich bin tugendhaft geworden, Frau, denn ich bin jetzt das Volk. Bist du verrückt? Da. Einen Kuss auf die Backe, geliebte Hexe. Los, die Betten raus, die Möbel, wir müssen sie zur Pfandlei bringen. Hä? Was, du Pestbeule? Ich knall dir gleich... Haltung. Antrax, tugendhaft. Es gibt einen Prozess. Ich brauche 4 Drachmen als Honorar für den Advokaten Polyphonus. Ich verdiene 8, 4 macht zusammen 12 Drachmen. Also los, Alter, die Betten raus. Es ist Sommer, da können wir gut auf dem Fußboden schlafen. Da stehe ich, armes Weib. Grobile, Tochter des Schuhmachers Anomalos und der Hebamme Hebe. Da stehe ich vor meinem Topf weichgekochter Hirse und höre mir die Unglücksgeschichte an, die mir mein Mann, der Eseltreiber Anthrax, Sohn des Sklaven Hydor und der Kuhmagd Persephone da erzählt. Von diesem Mann ließ ich mich zur Ehe beschwatzen. Da verkauft er nun unsere Möbel und unsere Betten und lässt den Esel beim Gericht. Sein einziges Verdienst. Was hat er gesagt? 8 Drachmen? Grobile, wenn du jetzt einen anderen Mann hättest, stell dir vor, 8 Drachmen. Wenn nur der Anthrax nicht der Eseltreiber Anthrax wäre. Ein Eseltreiber, der mit einem Zahnarzt einen Prozess führt, aussichtslos. Er ist mit einem Advokaten allein nicht zu gewinnen. Ein Eseltreiber bleibt ein Eseltreiber. Da kann der beste Fürsprecher nichts machen. Ich kenne die Welt. Und die Tugend schafft es auch nicht. Ich kenne die Tugend. Die hält nie lange, wenn man kein Geld hat. Bei mir nicht und bei Anthrax nicht. Da muss man schon mit was Höherem kommen. Mit sowas Geistigem. Ja, mit der Religion. Da muss ein Priester her. Wir gehören doch zum Tempelbezirk der Latona. Mann, Anthrax, wir müssen den Oberpriester Strobilos dafür interessieren. Sonst bleiben deine Esel da, wo sie jetzt sind, in deinem Hirn. Du bist nicht gescheit, Grobile. Wie willst du das machen? Ein Oberpriester hat sich noch nie um die Sorgen eines Eseltreibers gekümmert. Ach, ganz einfach. Meine Freundin Pilaias, die Putzmacherin, kennt den Helmschmied Mastax. Der will sie heiraten. Und der Mastax hat einen Bruder. Der ist ein Kapitän und mit der Iris verlobt. Du weißt doch, die dicke Blonde. Was geht mich die Iris an? Ach, Dummkopf, sie ist doch das Mädchen der Tänzerin Telesia. Ja, was zum Teufel hat die Tänzerin Telesia mit meinem Prozess zu tun? Mann, hast du denn keinen Verstand? Die Tänzerin geht doch oft in der Nacht zum Oberpriester Strobilos, um ihm vorzutanzen. Das weiß doch jedes Kind. Ja, und? Ach, was soll das alles? Ich rede mit der Putzmacherin. Die mit dem Helmschmied, der mit der Iris, die mit der Tänzerin und die mit dem Oberpriester. Ganz einfach. So ganz einfach. Ach, das müssen wir tun, Anthrax. Der Oberpriester, das ist der Richtige. Der wird dir zu deinen 8 Drachmen verhelfen. Ich kenne die Religion. Wir wohnen doch schließlich im Tempelbezirk der Latona. 8 Drachmen. Alte. Wenn das möglich wäre. Ach, endlich ist der Mann überzeugt. Das war schwer. Ich gebe die Betten heraus und die Möbel. Und am Samstagabend mache ich mich auf den Weg zur Putzmacherin Pilaias. Ich gehe zu ihr in die Wohnung. Die Putzmacherin umarmt mich und bietet mir Platz. Was ist denn passiert? Pilaias. Ja, willst du nun den Mastax heiraten? Ich weiß nicht, Grobele. Ich weiß noch nicht recht. Ja, natürlich. Der Mastax verdient jetzt einen Haufen Geld. Der bekommt einen Auftrag für eine ganze Armee. Also dann nimm doch den Mastax. Ja, ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht so recht. Mastax Prügel. Oh, das tut doch jedermann. Ach. Meiner auch. Das heißt, der Anthrax ist jetzt plötzlich ganz anders geworden. Was? Er prügelt überhaupt nicht mehr. Nicht möglich. Allerdings ist auch der Esel nicht mehr im Haus. Anthrax ist jetzt für die Tugend, weil er jetzt mit dem Zahnarzt Strution prozessiert. Da höre ich nun, ich, die Putzmacherin Pilaias, zu meinem Erstaunen die verrückte Geschichte vom Esel und von seinem Schatten. Verstehe ich nicht, ist mir viel zu hoch. Aber wenn die Grobile keine Prügel mehr kriegt, dann muss doch schon was dran sein an dieser Geschichte. Jetzt soll ich mit dem Mastax reden, von wegen seinem Bruder, dem Kapitän. Ich glaube doch, ich werde den Helmschmied heiraten, jetzt, wo er vielleicht den Auftrag bekommt. Ich warte also bis Sonntag, da kommt er immer nachmittags zu mir. Hey, Pilaias! Oh, Oh, da ist er. Na, komm mal rein, Mustard. Ja, ja. Oh, Mustard. Oh. Du. Ja? Ich habe den Auftrag gekriegt. 2000 Helme für einen Barbarenstamm jenseits der Donau. Nein. Ja, Goten nennen die sich. Die Kopfform ist 3 Nummern größer als bei uns. So ein Gotenhelm wiegt 24 Pfund, du. Ein Bombengeschäft. Ich werde noch ein reicher Mann. Oh, Mustard. Na, was ist jetzt, Belagas? Hm? Willst du mich heiraten? Ja, aber wirst du mich auch nicht prügeln? Was, ich? Prügel? Ja. Dich? Ach, ja, ja, nee, ja. Pelias, nie. Mhm. Na, und wenn ich mich mal so aus Versehen an dir vergreife. Oh. Also meine Prügel sind überhaupt keine Prügel, ja? Ja, aber heute prügelt man überhaupt nicht mehr. Die Zeit ist doch jetzt modern geworden. Nicht einmal der Eseltreiber Antrax prügelt seine Frau. Was, der? Antrax, der Eseltreiber? Ja. Der prügelt seine Frau jeden Tag, dass man es durch die ganze Jasonstraße hört. Aber jetzt nicht mehr, seit Montag, wo ihm doch die Geschichte mit des Esels Schatten und dem Zahnarzt passiert ist. Und die Pelias fängt an zu erzählen, was das Mädel für ein Mundwerk hat. Was sagt sie, die Pelias, dieses Blitzmädel? Heiraten will sie mich, wenn ich mit meinem Bruder, dem Kapitän, spreche. Will ich, dem Antrax wird geholfen und die Pelias wird geheiratet, ja. Beim Zeus verprügeln will ich sie schon in der Hochzeitsnacht, weil sie mich so lange warten ließ, ja. So, nun los zum Hafen hinunter. Ich höre, mein Bruder Tiefhüß sei wieder mal mit seinem wackeligen Segelschiff aufgetaucht. Ja, natürlich, er sitzt ja wieder in seiner Kneipe, sternhagelbesoffen. Ich höre ihn schon seine Lieder brüllen. Die Mastkorb von Gesichten blass. Von Sonnennacht gebrannt und krank, die hatten sie im Winter lieb. Aus Hunger, Fieber und Gestank sang alles, was noch übrig blieb. O himmelstrahlender Azur, enormer Wind, die Segel. Ja, Bruder Kapitän, heda. Was störst du meinem Psalm? Halt's Maul, Bruder vom Land. Ich singe den großen Choral der Seeräuber, wie sie zwischen dem Schwarzen Meer und Thule hin und her fahren. Halb betrunken in jedem Wetter, vorbei an den Riffen, vorbei an den gescheiterten Schiffen, vorbei an den Inseln. Sie häufen Seide, schöne Steine und Gold in ihr verfaultes Holz. Sie sind auf die geraubten Weine in ihren wüsten Mägen stolz. Und deren Leib riecht toter Schunken, Seide glühbunt nach Prozession. Doch sie zerstecken sich betrunken im Zank um einen Lampion. Ach, hör doch auf mit Singen, Bruder Tiefhüß. Ich hab was für deine Iris. Iris? Wer ist das? Nie gehört. Das ist doch deine Braut. Du bist doch mit Iris verlobt. Mit der blonden Dicken, die das letzte Mal hier war. Verlobt? Ja. Mit einer Iris? Ja. Ich muss total nüchtern gewesen sein, dass ich mich gar nicht mehr erinnere. Blond und dick? Blond, Tiefes und dick. So, blond und dick. Ja, was will sie denn, die Braut? Ja, willst du sie denn nicht besuchen? Natürlich will ich sie besuchen, wenn sie meine Braut ist. Dann erzähl ihr doch die Geschichte von Antrax Eseltreiber und dem Zahnarzt Studion. Die Sache ist nämlich die. Die Iris ist doch bei der Tänzerin Telesia in Stellung. Nun, bei 3 steifen Crocs erzählt mir mein Bruder Mastax die Geschichte vom Eseltreiber. Ich höre zu, gucke ihn an, spucke aus. Eine dumme Geschichte. Kann nur auf Land passieren. Was gehen mich Eseltreiber und Zahnärzte an? Nichts. Und die Iris? Auch nichts. Blond und dick? Nicht mein Typ. Und meine Braut? Möglich. Einmal verliert man ja schließlich die Übersicht. Kein Weizenfeld mit milden Winden. Selbst keine Schenke mit Musik, kein Tanz mit Weibern und Absinthen, kein Kerkenspiel hielt sie zurück. Der Bruder geht weg. Auf Nimmerwiedersehen, Bruder Mastax. Abdera ist nicht seinen Kapitän. Da stehe ich auf meiner Kommandobrücke. Ahoi, die Anker gelichtet, hinein in die Bläue der Meere, in den Gischt der Wellen, in das Rot der Korallen, in die Leere des Sternenhimmels, weg zu anderen Küsten, zu anderen Bräuten. Tiefes! Kapitän Tiefes! Oh, Schiffbruch und Seenot. Was klettert auf meine Kommandobrücke, eben da ich weg will? Ein Frauenzimmer. Blond, dick. Das muss die Iris sein. Mut, Kapitän Tiefes, Mut. Bist schon mit Dickeren fertig geworden. Damals in Abessinien. Die bringe ich schon noch von meiner Kommandobrücke. Tiefes, du bist in Abdera und kommst nicht zu mir? Wollte eben kommen, wollte mir nur noch die Sonntagsuniform anziehen. Habe Lebertran ausgeladen und stinke noch ein wenig. Oh, Tiefes, dass ich dich wieder habe. Immer dachte ich an dich, immer. Mein Tiefeschen, sieh doch, wie der Mond über der Bucht steht, ganz silber. Wie eine persische Silbermünze, dafür kriegt man ganzes Fass Aprikosenschnaps. Die Sterne verschwinden in seinem milchigen Glanz. Oh, Tiefes, Millionen Funken sind über das Schwarze Meer gestreut, tanzen auf und ab. Ja, du musst mich jetzt entschuldigen, ich muss fort. Fort? Ja, ich komme wieder. Das hast du das letzte Mal auch gesagt und bist nicht zu mir gekommen. Nimm mich mit, Tiefüßchen. Jetzt, wo doch so ein runder Mond über das Meer schwimmt. Edna und Stromboli, so eine Braut klebt wie Pech. Da kommt mir zum Glück die Geschichte mit dem verfluchten Eselschatten in den Sinn. Versuchen wir mal dieses Mittel. Windstoß und Taifun, wenn das nicht hilft, da bin ich so gut wie verheiratet. Höre, liebe Dicke, sage ich, du musst mir einen Gefallen tun und erzähle ihr aus purer Verzweiflung die ganze verdammte Geschichte. Nein, was für ein gutes Herz doch mein Tiefüßchen hat. Der arme Eseltreiber. Sofort werde ich das Telesia erzählen. Die geht nämlich heute zum Oberpriester. Und vorher nimmt sie ein Bad in ihrer neuen Marmorbadewanne. Da bist du ja endlich, Iris. Du siehst, ich steige gerade aus dem Bade. Reich mir das Handtuch, Iris. Gib mir den ägyptischen Haarschmuck, die kretischen Spangen und das durchsichtige Kleid aus Kos. Und nun die Schminke und das Parfüm. Nein. Nicht persische Rose. Olympische Liebesnacht. Ach so. Bitte. Erzähl mir etwas vom Volk, Iris, während ich mich schmücke. Du weißt, ich liebe das Volk. Da ist eben die Geschichte mit dem Eseltreiber Anthrax passiert, gnädige Frau. Ein Eseltreiber, entzückend. Ich liebe die Eseltreiber. Sie schreiten stolz neben ihren Eseln, singen ihre Lieder und sind arm, aber glücklich. Die Armen sind immer glücklich, Iris. Sie haben eben keine Sorgen. Was hat der gute Mann? Einen Prozess? Weil sich der Zahnarzt in den Schatten seines Esels setzte? Ich erzähle es meinem Oberpriesterchen. Der liebt doch auch so das Volk. Ich erzähle ihm die Geschichte. Sie wird ihn rühren. Er ist ihr so gutmütig. Noch diese Nacht erzähle ich ihm die Geschichte, wenn draußen vor den offenen Fenstern die Zypressen säuseln und vom nahen Tempelteich die heiligen Frösche quaken. Eine rührende Geschichte, die ich da vernehme, Telesia. Eine rührende Geschichte. Willst du dem Anthrax helfen, dem Eseltreiber? Mein Oberpriesterchen. Ich lasse doch einen Angehörigen meines Tempelbezirks nicht im Stich. Ja. Gegen den Zahnarzt Struthion führt der Prozess. Ich habe diesen Zahnarzt aus Megara schon lange im Auge. Seit uralten Zeiten ließ sich jeder mit Zahnschmerzen behaftete Abderit im Latona-Tempel heilen. Man opferte der Göttin zwei Hühner und wurde gesund. Und jetzt kommt dieser Zahnarzt gelaufen mit seinem wissenschaftlichen Hokuspokus. Gewiss. Die Göttin hat nicht immer geholfen, aber muss man denn da gleich eine rationalistische Heilmethode anwenden? Man könnte doch schließlich auch einmal drei Hühner opfern statt zwei. Da hilft die Göttin sicher. Was geben denn diese Fortschritte dem Volk anstelle eines einfachen, gesunden Glaubens? Den Zweifel. Noch mehr die Verzweiflung. Das ist der Abgrund, in den der Fortschritt unser armes Volk zu stürzen versucht. Jetzt gilt es endlich einmal, ein Exempel zu statuieren. Der Zahnarzt soll das ganze Gewicht meiner Macht zu spüren bekommen. Ja. Morgen tritt der Parlamentarische Ausschuss für Kultusfragen zusammen. Da rede ich mit einigen den Angelegenheiten des Latona-Tempels stets gewogenen Richtern. Der Zahnarzt ist verloren. Nein, nein, nein, Oberpriester Strobylos. Der Zahnarzt Struthion ist nicht verloren. Als Erzpriester Agathyrsus vom Jason-Tempel muss ich dem Priester der Latona wohl oder übel die Worte entgegenschleudern. Wir haben heute nicht einen Glauben an Frösche und Göttergeschichten nötig. Wir brauchen dringend einen neuen Glauben an den Menschen. Jason war ein Mensch, und weil er ganz Mensch war, war er wie ein Gott. Ein Halbgott also. An Götter zu glauben, ist den modernen Menschen schlechterdings unmöglich, Oberpriester Strobylos, aber einen Halbgott zu verehren, bringt jeder noch zustande. Heißt es aber, an den Menschen glauben, wenn man ihm einen Esel vorzieht? Wenn ein Mensch der glühenden Sonne ausgesetzt werden soll und nicht ein Esel? Ja, wir stehen allerdings vor einem Abgrund, Herr Strobylos. Aber es ist der Abgrund eines Konservativismus um jeden Preis. Mit der Anbetung eines Esels hat es noch immer angefangen und mit Massenmord noch immer aufgehört. Wir kennen die Symptome. Darum, Oberpriester Strobylos, geht es in diesem Prozess, über dessen Tatbestand mich gestern zu nächtlicher Stunde Frau Chloe Struthion aufgeklärt hat. Es geht um die Frage, was wichtiger ist, der Glaube an den Menschen oder der Glaube an die Frösche? Morgen tritt der Parlamentarische Ausschuss für Kultusfragen zusammen, aber auch ich kenne Richter in Abdera. Wir werden sehen, Herr Strobylos. Wir werden sehen. Ja, wir haben es gesehen. Ich, der Stadtrichter Philippides, habe es auch gesehen. Leider. Das Resultat war niederschmetternd. Oberpriester sollten sich nicht in so lächerliche Angelegenheiten mischen, wo doch der Friede das Höchste ist. Die Sitzung des Zehnergerichtes in der Sache Struthion contra Anthrax war eine Katastrophe. Es ist mir gleich so vorgekommen, als sei etwas nicht in Ordnung, wie ich die Sitzung eröffnete und dem Assessor Milchas das Wort erteilte. Na, denke ich, was ist denn das? Was geht denn hier in diesem Saale vor? Sonst stehen doch die Richter herum und kümmern sich überhaupt nicht um den Antrag des Assessors, stimmen ihm auch ohne weiteres zu und erledigt ist die Sache. Auf diese Weise sind wir doch bis jetzt in Abdera noch immer zu gerechten Urteilen gekommen. Na, denke ich, weiß der Teufel. Heute sitzen die 10 Richter mit grimmigen Gesichtern dabei und gehen nicht einmal in die Kantine heiße Würstchen essen. Da stimmt was nicht. Da wird es heute schlimm um die Gerechtigkeit stehen. Es wird mir immer unheimlicher, je länger die Rede dauert. Bald klatschen einige Beifall, bald pfeifen andere Richter. Ich habe einen solchen Eifer noch nicht erlebt. Und dass also aus diesen und anderen ausgeführten Gründen die Klage des Eseltreibers Antrag. Ich bitte Assessor Milchas nicht zu unterbrechen. Aufhören, aufhören! Geehrte und gewählte Richter der Stadt Abdera, daraus aber folgt, dass der Schatten aller Esel in Thracien, folglich auch derjenige, der zu vorliegendem Rechtshandel unmittelbar Anlass gegeben, ebenso wenig einen Teil des Eigentums einer einzelnen Person ausmachen kann, als der Schatten des Berges Athos oder des Stadtturms von Abdera oder die Luft, die wir alle atmen. Weiter! Dass folglich mir besagter Schatten weder geerbt, noch gekauft, noch geschenkt, noch vermietet, noch auf irgendeine andere Art zum Gegenstand eines bürgerlichen Kontraktes gemacht werden kann. Und dass also aus diesen und anderen ausgeführten Gründen die Klage des Eseltreibers Anthrax gegen den Zahnarzt Struthion abzuweisen ist. Und Matthias! Nieder mit dem Eseltreiber! Ruhe! Ich bitte das Zehnergericht um Ruhe. Wir schreiten zur Abstimmung. Wer dem Antrag des Assessors Miltjas zustimmt, hebe die Hand. Aha. Fünf Richter haben ihm zugestimmt. Fünf sind dagegen! Ich verlange das Wort. Ruhe! Ruhe! Weiter! Der Advokat Polyphonus hat das Wort. Hochzuverehrendes Zehner Gericht der Stadt Abdera. Fünf deiner Richter haben dem ungeheuerlichsten Antrag zugestimmt, der je vor einem Gerichtshof gestellt worden ist. Wer hat diesen wahnwitzigen Antrag gestellt? Wer erhob die Forderung, die Klage des Eseltreibers Antrax, dieses ehrlichen Abderiten, gegen den Zahnarzt Trutjon, dieses Symbol griechischer Verweichlichung, abzuweisen? Wer, ihr Götter? Miltjas. Nun, ich frage, wieso? Was ist der schamlose Grund, der Miltjas bewog, der Gerechtigkeit, der öffentlichen Meinung, der heldenhaften Geschichte unserer Stadt, unseren höchsten Idealen hohn zu sprechen? Zur Sache. Ich frage, Miltjas, Sohn eines alten Geschlechts, wozu? Antworte mir. Wozu besuchte dich vorgestern in der Nacht zwischen 11 und 1 die Gattin des Zahnarztes Strution Chloe? Oh. Nun, ihr seht, o Väter, Miltjas erröten und den Zahnarzt sein Gesicht verhüllen. O Zeiten, o Sitten. Wie lange noch, Miltjas, willst du unsere Geduld auf die Probe stellen? Wird erst der unheilvolle Sturz deiner Vaterstadt deinen Sinn besänftigen? Aber wie soll der Patrizier Miltjas tugendhaft sein, wenn selbst die Spitze Abderas, die Krone seines Geistes, der Inbegriff seiner Tradition, einem lasterhaften, eheschänderischen Lebenswandel frönt? Ich spreche vom Erzpriester Agathyrsus, ehrwürdiger Richter. Hört her! Schloss! Verteidigung! Meister! Ich stelle fest, die fünf Richter, welche dem verbrecherischen Antrag des Miltjas zugestimmt haben, sind Anhänger des Erzpriesters Agathyrsus. Sie sind mit ihm letzten Montag anlässlich einer Sitzung des Parlamentarischen Ausschusses für Kultusfragen in einem Sonderkabinett zusammengetroffen. Zeugen sind vorhanden. Warum diese geheimnisvolle Beratung? Gibt es eine Beziehung zwischen Agathyrsus und dem Zahnarzt Strution? Es gibt diese Beziehung. Herr Bleiche, Republik Abdera, die Mörder stehen mit gezückten Dolchen hinter dir. Der erste deines Adels, der erste deiner Priester, samt fünf deiner Richter, sind mit einem zahnzieherischen Ausländer aus Megara einen Pakt eingegangen, der sich nur gegen dein Leben richten kann. Ich komme zur Sache, Richter Philippides. Frau Chloe Strution ging 2 Tage vorher, in einer Samstagnacht, ebenfalls zwischen 11 und 1 Uhr, zu ungewöhnlicher Zeit also, in den Jason-Tempel. Und wen traf sie dort? Erzpriester Agathyrsus? Nein. Das Volk von Abdera hat ein Recht auf eine Antwort. Lüge, alles Lüge, Ruhe. Alles Verleumdung. Gerichtsdiener, halte den Zahnarzt zurück. Lüge, alles Lüge. Antrage des Ausschusses Polyphonos aus der Juristenkammer wegen Beleidigung der Religion. Es lebe die Wahrheit, nieder mit den Erzpriestern! Zur Sache, meine Herren, zur Sache. Ich beantrage die Einsetzung eines Kollegiums der 5 nicht verfügten Richter, um das Privatleben des Erzpriesters zu untersuchen. Meine Herren, Ruhe! Der Advokat Physignatus verlangt das Wort. Hochansehnliches Gericht. Tollkühn, ihr Richter, ist es, an dieser Stelle, in diesem alten, ruhmbedeckten Gerichtsgebäude, angesichts der Statue der Gerechtigkeit, der wir alle dienen, jetzt in diesem Augenblick, da unser aller Mutter Abdera trauernd ihr Antlitz verhüllt, tollkühn, sage ich, ist es, in dieser Stunde überhaupt noch ein Wort zu sprechen, zu reden und nicht zu handeln. Was ist das Entsetzliche, das uns erschauern lässt, das alle zivilisierten Menschen zwingt, sich grauenerfüllt von dieser Stadt abzuwenden? Chloe Strudion, eine unserer ehrbarsten, züchtigsten Hausfrauen, Tochter des obersten Stilbohm, vermählt mit dem Zahnarzt Strudion der obersten Kapazität in der Zahnheilkunde Thraciens. Frau Chloe ging vorgestern Nacht zwischen 11 und 1 Uhr zu Miltias. Gut, das ist eine Tatsache. Polyphonus stellt aber in seinem Eifer weiter fest, dass eben dieselbe Frau, deren Mann wir hier nun zusammengebrochen auf seinem Platz sitzen sehen, auch den Erzpriester Agathyrsus in der Nacht besuchte, gewiss zu ungewöhnlicher Stunde. Aber darf man daraus die Schlüsse ziehen, die Polyphonus zieht? Nein, sind unsere Mütter, unsere Gattinnen, unsere Töchter nicht über jeden Verdacht erhaben, auch wenn sie zu einer noch späteren Stunde zu Assessoren und Erzpriestern gehen? Abdera stürzt in sich zusammen, ehrwürdige Väter, wenn wir die Reinheit, die Unantastbarkeit unserer Ehefrauen überhaupt in Zweifel ziehen. Wen wird Polyphonus noch verdächtigen, wenn wir ihn gewähren lassen? Wen wird er noch in den Schmutz der Straße ziehen? Uns alle! Aber nicht Polyphonus allein ist an diesem Frevel schuld. Ein größerer Wurm nagt an uns. Polyphonus hat festgestellt, dass am Montag die Sitzung des Kulturausschusses stattfand. Aber nicht nur Agathyrsus war zugegen, ehrwürdige Väter, sondern auch der Oberpriester der Latona, Strobilos. Es ist erwiesen, dass er sich mit jenen fünf Richtern, die für den Eseltreiber stimmten, ebenfalls in ein Seitenkabinett zurückzog. Was hat der Oberpriester der Latona, frage ich, mit einem Eseltreiber zu schaffen, mit einem ewig betrunkenen Eseltreiber, dessen lasterhafte Gestalt unbehilflich vor euch sitzt, meine Herren Richter? Der Mann trinkt nicht mehr. Ach, Ruhe! Er trank und er wird wieder trinken. Wir lassen uns auf diese Advokatenkomödie nicht ein. Nichts kann uns hindern zu fragen, mit wem verkehrt Strobilos? Wer geht mitternachts zu ihm? Wen sehen die teils empörten, teils schmunzelnden Bürger im erleuchteten Fenster seines Arbeitszimmers leicht bekleidet? Die Tänzerin Telesia! Was hat diese von einem megärischen Vorstadtkabarett zur Solotänzerin unseres Stadttheaters avancierte Person mit dem Eseltreiber Anthrax zu schaffen? Forschen wir weiter, decken wir diese verhängnisvolle Kette schauerlicher Zusammenhänge auf, Glied um Glied. Telesias Dienstmädchen ist mit einem Kapitän verlobt, dessen Bruder, ein Waffenschmied, in dunkle Affären mit barbarischen Völkerstämmen verwickelt, eine Putzmacherin verehrt. Diese wiederum ist die beste Freundin jenes ewig verprügelten Geschöpfes, das der Eseltreiber Anthrax seine Gattin nennt. Er prügelt sie nicht mehr. Er wird wieder prügeln. Nein, auch die scheinbare moralische Besserung dieses brutalen Mannes hindert uns nicht, den Oberpriester der Latona zu fragen: Wagen Sie, diese Zusammenhänge zu bestreiten, Herr Strobilos? Skandal! Verleumdung! Nieder mit den Konservativen der Latona, Hufro! Viva la Turgo! Ich habe es geahnt. Man blieb nicht bei der Sache. Die Ideale sind dazwischen gekommen. Die Prügelei war ungeheuer. Der Eseltreiber verprügelte den Zahnarzt, der Zahnarzt den Polyphonus, Polyphonus den Physignatus, und Physignatus stülpte mir die Glocke über den Kopf, weil ich den Prozess dem Senat überwies. Die Gerichtsdiener verprügelten den Eseltreiber und die 10 Richter prügelten alles, was ihnen unter die Fäuste kam, und wurden von allen geprügelt. Endlich wankte jeder blutüberströmt nach Hause, ich in meine Kammer, die Richter in die Stadt, der Eseltreiber mit Polyphonus nach der Jasonstraße und der Zahnarzt Strudion mit Physignatus ins Villenviertel. Und das Alles wegen so einem verfluchten Weisheitszahn. Dafür hat man mir 3 Zähne ausgeschlagen. Wie herrlich. Endlich wieder Arbeit. Kommen Sie nur mit, Herr Physignatus. Oh. Die Hälfte meiner Kundschaft ist davongelaufen. Und was ich da von meiner Frau vernommen habe, das ist ja die Höhe. Ich lass mich scheiden. Am liebsten gebe ich den Prozess auf. Aber Herr Strodion, die ganze Stadt blickt auf Sie. Ach. Ganz Thracien spricht von Ihnen. Na, wenn schon. Wollen Sie in diesem historischen Augenblick versagen? Nein, nein. Es geht jetzt um die Ideale, um die Menschlichkeit. Ach, du liebe Güte. Na, da heißt es, die Zähne zusammenbeißen. Haltung bewahren, dass es nur so kracht. Noch einmal 40 Drachmen frisch an meine Spesen gewagt. 40 Drachmen. Und die Gegenpartei ist zerschmettert. Sehen Sie da drüben diesen jämmerlichen Eseltreiber. Ganz gebückt geht er einher. Wenn Polyphonus nicht auf ihn einsprechen würde, breche er zusammen. Antragsmann, deine Chancen stehen ja großartig. Die Sache kommt vor den Senat. Ja. Wie gut, dass du hier zu tugendhaft geworden bist. Siehst du das jetzt ein? Gewiss dürfte ich jetzt, gnädiger Herr Polyphonus, um meine Tugend zu feiern, nicht mal ein kleines Pflaumenschnäpschen. Bist du verrückt? Unter keinen Umständen. Jetzt, wo sich der Abstinentenbund die Urgenes für dich interessiert. Ja, aber meine Frau, gnädiger Herr Fürsprecher, meine Frau, die pariert nicht mehr. Ach. Na, da muss ich doch mal ein ganz kleines, sanftes Prügelchen. Ums Himmels Willen. So im Finstern, wenn's niemand hört und sieht. Mach dich doch nicht unglücklich, Kerl. Der Frauenverein Pallas ist doch jetzt endlich offiziell für dich und du willst sie prügeln. Ich meine ja nur... Nein, das geht nicht, Antrax. Wir müssen jetzt strenge Diät halten. Ah. Die Tugendhaftigkeit darf unter keinen Umständen aufhören. Oh. Man interessiert sich für dich. Das ist die beste Reklame. Noch einmal 4 Drachmen und der Zahnarzt ist besiegt. Ja, aber ich habe ja nur kein Geld mehr, Herr Fürsprecher. Jetzt, wo der Esel eingestellt, die Möbel und die Betten versetzt sind. Willst du kurz vor dem Ziel aufgeben, lieber Antrax? Kurz vor der Errichtung einer gutgehenden Eseltreiberei? Nein, nein, nein, gnädige Herren. Nein, nein. Na, siehst du, Mann, du bist ja ganz vernünftig. Das Geld muss ich bis morgen haben. So, und jetzt wollen wir mal den Prozess zum glorreichen Ende führen. Leb wohl, mein Freund. Da geht er. Und ich trotte die Jasonstraße hinunter. Oh. 4 Drachmen will er noch. 4 hat er schon. Bleiben mir noch 4. Aber das ist immerhin noch ein Esel. Ja. Ich muss in den sauren Apfel beißen. Die Frau muss dran. Die Krobile. Es geht nicht anders, Antrax. Hast schon schwerere Zeiten durchgemacht. Da ist mein Kellerloch. Nasse Wäsche ist auch nicht mehr davor. Wir haben keine mehr. Grüß dich, Krobile, mein Weib. Der Hirsebrei ist fertig. Knoblauch haben wir keinen mehr, Mann. Knoblauch haben wir auch keinen mehr. Ich löffle den Brei hinunter. Ich schneuze. Frau, sage ich, es sind schlechte Zeiten. Sie brummt, die Alte, steht am Herd, wie sie das immer tut, und schaut mich an. Ein gutes Weib. Und noch vorhin dachte ich an Prügel. Ich schneuze mich. Frau, sage ich, der Polyphonus muss noch einmal 4 Drachmen haben. Wir haben nichts, Mann. Ich muss raus mit der Sprache. Ich sage, ich habe mit dem Weinhändler Korax gesprochen, Krobli. Ein guter Platz für dich. Er gibt mir 5 Drachmen, wenn du seine Frau wirst. Hast es nicht schlecht dort. Brauchst nur zu kochen. Er ist gutmütig, der Korax, prügelt nicht. Ein guter Platz. Warum sagst du nichts? Wann kann ich eintreten bei Korax? Wann du willst, am besten gleich. Sie packt ihre Sachen zusammen. Ein Kopftuch, das sie von der Mutter her hat. Die Sonntagssandalen, das Gemälde, wo wir am Hochzeitstag vor dem Latona-Tempel sitzen, lässt sie stehen. Adjüss, denn. Adjüss, denn, Krobile. Bist ein gutes Weib gewesen, eine brave Gattin. Sie geht hinaus, durchs Kellerloch, und in der Ecke raschelt eine Ratte. Immer wenn Krobile weggeht, kommen die Ratten. kann nett werden. Das noch ein Rest Hirsebrei. Löffle weiter. Meine Augen sind ganz nass. Nicht mal ein Pflaumenschnäpschen kann ich mir jetzt gönnen. Das ist das Elend Anthrax. Das pure, nackte Elend. Ich stehe auf. Wenn ich den Prozess gewinne, kaufe ich mir die Kurbel wieder zurück. Verzichte auf einen zweiten Esel. Jetzt ist auch eine zweite Ratte da. Raus aus dem Keller. Da stehe ich wieder auf der Jasonstraße. Alles voll Menschen. Der Marktplatz voll. Die Schenken voll. Reden nichts als reden. Und überall höre ich meinen Namen. Und überall klatscht man. Und überall pfeift man. Und überall prügelt man sich. Was ist denn nun in Abdera gefahren? Mitbürger, Freunde, Abderiten, hört mich an. Es geht in diesem Prozess um den Fremdenverkehr. Aha. Denn was ist der Grund, warum Fremde unsere Stadt meiden? Die Frechheit unserer Eseltreiber, die sogar für einen bloßen Schatten Geld verlangen. Arbeitendes Volk, Proletarier, Eseltreiber, im Namen der Thracischen Arbeiterpartei erkläre ich, es wird der Aristokratie und der Hochfinanz nicht gelingen, uns einen blauen Dunst vorzumachen. Und die Börsenschieber werden sich an den schweißbedeckten Fäusten des Proletariats alle jene Zähne ausbrechen, die ihnen der Zahnarzt Trution gepflegt hat. Dieser griechische Salondemokrat. Senatspräsident Hypsiboas hat das Wort. Meine Herren, es geht darum, aus Abdera endlich mal eine Stadt zu machen, die auf der Höhe der heutigen Zivilisation steht. Werfen wir die letzten Reste der Barbarei von uns, zertreten wir den Unfug des Aberglaubens, schließen wir uns zusammen in der Partei, deren Gründung ich hier ausrufe, in der Partei, die sich um den Zahnarzt Struthion schart, in der Partei der Schatten. So schließt euch denn zusammen in der Partei der Esel. Nieder mit den feinen Thraciens, nieder mit den pan-griechischen Liberalen. Hoch die Esel, hoch die Esel, hoch die Esel. Wie, was? Bürgerkrieg in Abdera? Ausgezeichnet. Das ist was für mich, den Direktor der Waffen-AG Thukydides in Korinth. Diktieren wir also gleich mal unserem Schreiber Pamphagus. Mit größter Anteilnahme verfolgen wir den mutigen Kampf Ihrer Partei, die verzweifelten Anstrengungen, Abdera in einen blutigen Bürgerkrieg zu stoßen, entschlossen zu vereiteln. Wir teilen voll und ganz Ihre Ansicht, dass der Friede das höchste Gut ist, doch muss man bei der verbrecherischen Absicht der Gegenpartei auf das Schlimmste gefasst sein. Die Thukydides Waffen-AG in Korinth bietet Ihnen deshalb Ihre Hilfe im Kampf um den Frieden an, und offeriert ihnen prima Schwerter erster Qualität, besonders für Straßenschlachten geeignet, zu den unten stehenden Extrapreisen. Ihre geschätzten Antwort entgegensehend, Ihre Thukydides Waffen-AG, Korinth. Doch eines Abends im April, der keine Sterne für sie hat, hat sie das Meer in aller Stille auf einmal plötzlich selber satt. Sie fühlen noch, wie voll Erbarmen das Meer mit ihnen heute wacht. Dann nimmt der Wind sie in die Arme und tötet sie um Mitternacht. Da stehe ich wieder auf meiner Kommandobrücke. Mit meinem Schnaps im Leib und den Sternen in meinem Haar. Mit dem Mond auf den Schultern und Tank und Öl an meinen Lumpen. Heda! Steuermann! Heda! Lotse! Land! Eine Wand aus Elfenbein, die sich aus dem Dunkel herausschiebt. Land! Da liegen sie betrunken und zerstochen auf meinem Deck, die Kerls. Zwischen den Fässern von spanischem Wein, über den Weibern von Sardinien. Müde vom Würfeln, müde vom Branntwein, müde von der Liebe. Landkerls! Irgendeine Küste, irgendeine Stadt, die gierig nach unseren Küssen, nach unseren Messern ihre fetten Arme nach uns streckt. Wollen sehen, was es da für Geschäfte gibt. Kapitän Tiflis. Wer ruft da? Wer kommt da an Bord? Einer, der seinen Namen nicht nennen will. Willkommen, Herr. Das liebe ich, wenn einer seinen Namen nicht sagen will. Da gibt's Geschäfte, die sich rentieren. Was willst? Feuer in die Stadt. Vom Kapitän Tiffes kannst du alles haben, Freund. Einen Schnaps, einen Brand, einen Mord. Alles zu verkaufen bei gutem Angebot. Wie heißt sie denn, deine Stadt? Abdera. Abdera heißt die Stadt. Und wo willst du Feuer? Im Latona-Tempel. Im Tempel der Frösche? Da werden sie zu Tausenden braten, die Viecher. Sieh mal an, mein Schnaps. Da werden wir dem Himmel mit einer frommen Fackel ins Antlitz leuchten. Und wozu, mein gut bekleideter Freund? Damit wir weiterkommen, Kapitän. Wir müssen den alten Plunder einmal hinter uns lassen und weiterkommen. Es geht um die Freiheit. Hörst du, mein Schnaps? Es geht um die Freiheit. Es lässt sich angenehm Brand stiften, wenn's um die Freiheit geht. Zu hohen Zielen werden wir gebraucht, wir drei. Du, mein Schnaps, ich und unsere Trunkenheit. Zu edlen Zwecken. Was bekommen wir dafür, mein Herr? 500 Drachmen. Gib her. Und was hast du da in deinem ledernen Beutel, Freund? Zeig her. Ich schneid ihn dir vom Gürtel. So geht das einfach. Kapitän! Sieh da. Perlen. Mein ganzes Vermögen, Kapitän. Ich trage es immer bei mir. Du hast Ideale, du brauchst keine Perlen. So. Sie verschwinden in meiner Tasche. Da liegen sie auf meinem Bauch. Hingebreitet wie eine Serviette über meinem Schnaps. Kapitän! Was denn, Mann? Ins Schiff mit dir, Freund? Kapitän! Und noch diese Nacht wirst du deinen Tempel brennen sehen wie meine Trockenheit. Ins Schiff! Aber Kapitän... Mein Schnapsodem bläst dich hinunter, du Narr! Da kommen wieder zwei von Abdera. Prächtig gekleidet. Ein alter und ein junger. Was wollt ihr von mir? Feuer, Kapitän. Feuer. Ein begehrter Artikel. Im Tempel des Jason. Nicht wahr, mein Freund? Du hast es erraten. Wie viel? 600 Drachmen. Hörst du, mein Schnaps? Wir steigen im Preis. Man benötigt uns immer mehr. Der da. Wer ist der? Mein Sohn, Kapitän. Er studiert auf der Universität. Was studiert er denn, das Söhnchen? Ist sie ja noch blutjung? Die Rechte. Ein braver Vater, ein fürsorglicher Vater. Sehr weise, dass du ihn mitgenommen hast. Der Sohn muss wissen, was man mit der Linken tut, wenn er die Rechte studiert. Den Sohn behalte ich da auf meinem Schiff. Es ist mein einziger Sohn. Ich setze ihn mit auf die Rechnung. Sollst deinen Tempel lodern sehen wie altes Pergament. Und ich will auf meinem Schiff zu diesem Feuer tanzen und in die Hände klatschen dabei. Auf, ihr Kerle! Auf, Steuermann! Auf, Lotse, mein Liebling! Schwimmt an Land! Das Messer zwischen den Zähnen, nackt und eingefettet, meine Haifischchen, die meine Befehle erfüllen, die das Blitzen meiner Augenwinkel in Mord umsetzen und das Runzeln meiner Brauen in Brand. Ans Land! Ans Land! Zündet mir die Tempel ihrer Lügen an, als wären sie Stroh! Feuer! Feuer! Feuer, Hauptmann! Pyrops, der Tempel der Latona! Was? Der Tempel der Latona, dieser morsche Holzbau aus dem Bett, Frau. Oh Gott, was ist denn los? Reich mir den Helm, ja. Den Waffenrock und ja. Die Beinschienen. Der Jason-Tempel, Herr Pyrops, der Jason-Tempel brennt! Der auch blast, Kerle, blast! Ist eine Feuersbrunst, dass die Funken stieben, ein Weltuntergang, dass die Nacht zum Tag wird, blast, blast! Die Feldwebel Polyphem und Perseus zu mir. Ja, Mann. Polyphem rennt mit der Hälfte der Mannschaft zum Jason-Tempel und Perseus mit der anderen zur Latona. Nee, Herr Hauptmann, ich bin Mitglied der Schattenpartei. Sie können von mir nicht verlangen, dass ich meiner innersten Überzeugung entgegen einen Tempel zu retten versuche, dessen Untergang ich nur begrüße. Was? Und ich bin ein Esel. Meine Ideale lassen die Rettung des Jason-Tempels nicht zu. Oh, na, dann geht ihm jeder zu dem Tempel, den er retten will, zum Teufel. Aber eilt, eilt! Der Wind bedenkt doch! Zur Rettung des Jason-Tempels verlange ich die ganze Mannschaft. Und ich die ganze Mannschaft zur Rettung des Latona-Tempels. Mit der halben Mannschaft ist die Rettung fraglich. Es darf nichts Fragliches geben, wenn es um die Ideale geht. Es greift über! Oh. Das Feuer greift über! Die Stadt, Kerle, die Stadt, die ganze Stadt brennt nieder, wenn er nicht jetzt handelt. Nur mit der ganzen Mannschaft. Die Altstadt brennt! Die Altstadt! Ich befehle! Nur mit ganzer Mannschaft. Aber die Stadt brennt an allen Ecken. Unsere Ideale, Herr, Sie müssen begreifen. Ich muss mich hier strikt an die Parole der Schattenpartei halten. Keine Hilfe den Eseln, nur ganze Hilfe den Schatten. Meine Überzeugung, Herr Hauptmann, als fanatischer Esel kann ich wirklich keine Ausnahme machen, wenn's ums Höchste geht. Oh, sie brennt. Sie brennt. Abdera, mein fröhlicher Scheiterhaufen. Typhus tanzt auf seiner Kommandobrücke in deinem Flammenschein. Da lodern deine Götter, deine Frösche, deine Geschäfte, deine Dummheit. Da springen sie bleich aus ihren Betten, deine Bewohner, in ihren Hemden. Da schreien sie, da fluchen sie, da weinen sie. Da vergessen sie ihre Ideale und ihren Prozess. Grün scheint der Mond durch deine Glut, Abdera, und senkrecht steigt der Rauch in deinen Himmel. An Bord, meine Wölfe, meine Lüchse, meine Katzen, meine Füchse, an Bord! Ja, so ist es dann gekommen. Abdera brannte ab. Da stehen wir in unseren Ruinen herum, Kopf an Kopf, nächtliche Gespenster unter einer grausamen Sonne, die immer weiter scheint. Nichts als schwarze Mauern. Und die Fenster leere Höhlen. Die Luft immer noch voll Rauch. Meine Badewanne ging in zwei. Meine heiligen Frösche gebraten. Mein Tempel brennt immer noch. Bestes Zedernholz. Mein Haus verbrannt. Meine Praxis verloren. Und von meinem Weib will ich schweigen. Nicht einmal einen Keller habe ich mehr. Wer kommt denn da? Mitten auf den Marktplatz. Ei, sieh doch. Der Esel! Der Esel des Antrags! Mein Esel, mein Esel. Aus seinem abgebrannten Stall entwichen. Er ist schuld. Er ist der Verbrecher. Der Schurke! Der Gauner! Der Brandstifter! Packt ihn! Tötet ihn! Heiligt ihn! Zerreißt ihn! Ich will meinen Esel. Ich will meinen Esel. Erlaubt mir, meine Damen und Herren, erlaubt mir, bevor mich die Steine meiner Verfolger erreichen, bevor nun ihre Messer in meinen Leib fahren und ihre Hunde mich zerfleischen, dass ich, der Esel des Andrax, der ich mit gesträubtem Fell angstvoll durch die Gassen der ausgebrannten Stadt Abdera galoppiere, immer mehr umzingelt, immer mehr verwundet, erlaubt mir, wenn es auch ungewöhnlich ist, einen Esel reden zu hören, eine Frage an euch zu richten. Doch da ich ja gewissermaßen die Hauptperson dieser Erzählung bin, seid mir darob nicht böse und antwortet mir ehrlich und mit bestem Gewissen. War ich in dieser Geschichte der Esel?